1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, Gras zusammen mit dem Bruder Timotheus die Gemeinde in Korinth und Gläubigen in der gesamten Provinz Achaia. 2. Wünscht ihnen Gnade und Frieden von Gott, uns ihrem Vater, so wie von dem Herrn Jesus Christus. 3. Gelobt sei Gott, der Vater uns ihres Herrn Jesus Christus, der als Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trosts bekannt ist. 4. Trostet uns in all uns ihrer Bedrängnis, damit wir in der Lage sind, anderen in ihren not mit demselben Trost beizustehen, den wir selbst von Gott empfangen haben. 5. Denn so wie wir in reichem Massen den Lei den Christi teilhaben, so erfahren wir durch Christus auch Trost in überfließender Weise. 6. Wenn wir bedrängt werden, dient dies ihrem Trost und ihrem Heil, wenn wir getrostet werden, geschieht dies ebenfalls zu ihrem Trost, der Juke hilft, diesel ben Lei den standhaft zu ertragen. 7. Unsere Hoffnung für Juke steht fest, die wir wissen, dass nicht nur in den Leiden, sondern in gleicher Weise auchem Trost Anteil hat. 8. Wir mochten Juk namlich nicht im Klaren darüber lassen, welch wer not uns in der Provinz Aschen getroffen hat, die Belastung unsere Kraft so sehr überstieg, dass wir im Überleben verzweifelten. 9. Innerlich hatten wir uns bereits mit dem Todesurteil abgefunden, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. 10. Hat uns aus dieser Todesgefahr gerettet und wird uns auch in Zukunft retten, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, dass uns weiterhin bestehen wird. 11. Auch trägt durch ihr Gebet für uns dazu bei, das schließlich will Menschen Gott für deine Danken, die uns aufgrund der Verbit so weile erwiesen Word. 12. Unser Stolz grundet sich auf das Unis unseres Gewissens, das wir in der Welt und besonders you gegenüber in Gottlicher Aufrichtigkeit und Reinheit gehandelt haben, geleitet von Gottes Nadestat von menschlicher Weisheit. 13. Wir schreiben euch namlich nichts anders als das, was in unseren Briefen lest und verstet, und ich hoffe, dass dies auch in Zukunft vollständig begreifen werdet. 14. Hat uns j bereits teilweise verstanden und erkannt, dass wir ihr stolz sind, so why am Tag unseres Herrn Jesus unser stolz sein werdet. 15. In diesem Vertrauen hat ich ursprünglich die Absicht, so ist zu euch zu kommen, damit eins weites Mal ein Freud durch meinen besuch erfahrt. 16. Mein Plan war es, über euch nach Mazedonien zu reisen, von dort wieder zu euch zurückzukehren und mich dann von euch für die Reise nach Juda ausrüsten zu lassen. 17. Habe ich etwa leichtfertig gehandelt, als ich diesen Plan fast, oder entscheid ich nach rein menschlichen Maßstaben, so dass mein J gleichzeitig eine Name bedeuten konnte. 18. So gewiss Gott true ist, so sicher ist es auch, dass unser Worten euch nicht gleichzeitig j und nein ist. 19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der euch durch uns, also durch me, Silvanus und Timotheus, verkündigt word, war nicht gleichzeitig j und nein, sondern in ihm ist das j wirklichkeit geworden. 20. In ihm finden Verheißungen Gottes ihre Bestätigung, weshalb wir durch in auch das Amen bezur ere Gott sprechen. 21. Gott ist es jedoch, der sowohl uns als auch euch in der Gemeinschaft mit Christus festigt und uns gesalt hat. 22. Hat uns sein Siegel aufgedruckt und uns den Geist als Unterfanden unser Hasen gegeben. 23. Ich ruf Gott als Jugend für mein Aufrichtigkeiten, dies ich ne dieschalb nicht wieder nach Korinth gekommen bin, euch zu schonen. 24. Wir wollen nicht über ihren Glauben herrschen, sondern wir sind mitarbeiter in ihrer Freude, denn in Glauben steht bereits fest.